verpasst das alles. Was du an die Frage, ob man sich das alles geben muss. Die eigene Musik, doch so!